Kommt jetzt da noch was? Irgendwas mit Bier kommt doch, glaube ich, mit Anstoßen und Bier. Was? Bier und Anstoßen und so, das wäre ja kommt noch irgendwas mit Bier? Wir sind ja schon länger hier. Kommt noch irgendwas mit Bier? Oder bleibt so stier? Kommt noch jemand mit zu uns? Die Limöre sind schon strunz, wie die volle Flasche leer. Kommt noch jemand her? Kommt noch irgendwer mit Bier? Bringt noch irgendeiner Stoff? Gib mir noch ne Flasche Bier, sonst streik ich hier und mache Zoff. Schnaps darf's natürlich auch sein, oder einen Kübel Wein. Irgendwas mit Schnorchel auch, oder mit nem Schlauch. Kommt jetzt da noch was? Was? Bier und Anstoßen und so. Kommt noch irgendwas mit Bier? Wir sind ja schon länger hier. Kommt noch irgendwas mit Bier? Oder bleibt so stier? Kommt noch jemand mit zu uns? Die Limöre sind schon strunz, wie die volle Flasche leer. Kommt noch jemand her? Kommt noch irgendwer mit Bier, bringt noch irgendeiner Stoff. Gib mir noch ne Flasche Bier, sonst streik ich hier und mache Zoff.